Petrosino hatte mit dem Fall nichts zu tun, hörte jedoch bald nach dem Urteil, wie man auf der Mott Street tuschelte, Carbone sei ein tüchtiger, anständiger Mann. Ganz anders als die Marmalia, das Gesindel, die gewöhnlich in Messerstechereien verwickelt ist. Einiges deutete auf seine Unschuld hin. Petrosino hatte keinerlei besonderen Anlass, sich um Angelo Carbone zu kümmern. Es hatte keinen Aufschrei in der Presse gegeben, keine Forderungen nach Wiederaufnahme des Verfahrens, und das NYPD war überzeugt, den Richtigen erwischt zu haben. Die Akte Carbone wieder zu öffnen, brächte Petrosino den Unmut seiner Kollegen ein, und doch ließ die Geschichte den Detective während der letzten Tage des Jahres 1897 nicht los. Schließlich beschloss er, der Sache nachzugehen. Mit dem Zug fuhr er nach Sing Sing. Das berüchtigte Gefängnis ist benannt nach dem Indianerstamm der Sing Sing, was Stein auf Stein bedeutet, und liegt am Ostufer des Hudson, etwa 45 Kilometer nördlich der Stadt. Unter den Augen der Scharfschützen auf den kegelförmigen Wachtürmen betrat Petrosino das aus dem grauen Marmor der Region geschnittene Gefängnis. Wachen führten ihn zu Carbones feuchter 2,5 Quadratmeter großen Zelle im Death House, wo die Todeskandidaten einsaßen. Dort erzählte der Häftling dem Detective auf Italienisch, was sich zugetragen hatte. »Io non l'ho ucciso«, endete er. »Ich habe ihn nicht umgebracht.« Petrosino erklärte sich bereit, den Mord zu untersuchen. Als erstes stellte er Nachforschungen über Bronio, das Opfer, an und fand heraus, dass dieser mehrere bekannte Feinde hatte. Vor allem einer stach heraus. Salvatore Ceramello, 62, war schon mehrfach gewalttätig geworden und an bewusstem Abend im Café gewesen. Besonders interessant fand Petrosino, dass Ceramello am Tag nach dem Mord verschwunden und seither nicht mehr in Little Italy gesehen worden war. Petrosino machte sich auf die Suche, folgte Hinweisen nach Jersey City und Philadelphia. Als er dort nichts fand, reiste er weiter, bis in die Italienerviertel Montreals, erneut ohne Erfolg. Dann ging er an Bord eines Schiffes nach Nova Scotia, im Gepäck eine Auswahl an Verkleidungen, die er regelmäßig wechselte. Arbeiter, Krankenpfleger, Geschäftsmann. Doch auch diese Spur erwies sich als Sackgasse. Ceramello war wie vom Erdboden verschluckt. Entmutigt kehrte Petrosino nach New York zurück und quetschte seine Infamie nach neuen Hinweisen aus. Carbones Termin mit dem elektrischen Stuhl, zu dem ihn, dem Usus entsprechend, um 11 Uhr eines Donnerstagabends 7 Wachen und ein Kaplan geleiten würden, rückte immer näher.